deutsche Soldaten tun. Ewig lebe dieses deutsche Land. Ewig lebe ihr Denken, es sei niemals verbannt. Mein deutsches Vaterland. Ewig lebe dieses deutsche Land. Ewig lebe ihr Denken, es sei niemals verbannt. Mein deutsches Vaterland. Ewig lebe der Totentaten ruh. Ewig lebe das deutsche Soldatentum. Ewig lebe dieses deutsche Land. Ewig lebe ihr Denken, es sei niemals verbannt. Mein deutsches Vaterland.